27. Januar 1972. Heute vor 50 Jahren starb die US-amerikanische Gospelsängerin Mahalia Jackson. Katharina Gulaikow. I have a dream that one day. Die berühmteste Rede des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King im Jahr 1963 hätte es so fast nicht gegeben. Es war seine gute Freundin, Gospel-Ikone Mahalia Jackson, die nur ein paar Meter neben ihm beim sogenannten Marsch auf Washington steht und ihm zuruft. Tell them about the dream, Martin. Tell them about the dream. Erzähl ihnen von deinem Traum. Und er erzählt, begeistert vor Ort 250.000 Menschen und geht in die Geschichte ein. I have a dream today. Und Gospel Queen Mahalia Jackson singt dazu mit kraftvoller und kämpferischer Stimme. Diese Stimme, ihr Einsatz und ihr Geld halfen der Bürgerrechtsbewegung seit den 1950er Jahren. Das Einzige, was uns interessiert, sind gleiche Rechte, in denen wir leben können, um zu überleben. Verstehst du? Und eine Ausbildung. Mahalia weiß, wovon sie spricht. Geboren 1911, wächst sie in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Großvater war noch Sklave. Die Mutter stirbt, als sie 5 Jahre alt ist. Sie kommt zur strengen religiösen Tante, muss die Schule früh verlassen, um als Wäscherin Geld zu verdienen, aber sie singt schon als kleines Kind im Kirchenchor, saugt die Musik New Orleans und den Jazz eines Jelly Roll Morton auf. Das alles prägt ihre Musik. Die Hoffnung auf ein besseres Leben führt sie mit 16 Jahren nach Chicago. Dort singt sie in einer der ersten professionellen Gospelbands. Tourt durch die Kirchen des Landes, wäscht und putzt, um zu überleben, und wird immer bekannter. Den Durchbruch schafft sie nach 20 Jahren, 1947, mit dem Song Move On Up A Little Higher. Eine Million Mal verkauft sich die Single in den USA. Mahalia wird reich und zur Gospel Queen. Danach ist sie nicht mehr zu stoppen. Sie bekommt eine eigene Radioshow, hat zahlreiche Auftritte in Filmen, verkauft mehr als 22 Millionen Platten und wird 1961 als erste Gospelsängerin mit einem Grammy ausgezeichnet. Und sie bleibt sich treu. Sie tritt nie in Nachtclubs auf, lehnt weltlichen Blues ab und singt ihr Leben lang nur kirchliche Lieder. Sei es beim Amtsantritt von John F. Kennedy oder mit Kindern in der Sesamstraße. Ihre Gesangskarriere beendet sie krankheitsbedingt 1971. Ein Jahr später stirbt sie mit nur 60 Jahren an der Folge mehrerer Herzinfarkte. Das war am 27. Januar 1972. Heute vor 50 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.